dem Strand von Marokko sah ich die Sonne noch nie so untergehen im Abendrot. Ich hielt dich fest in den Armen, von dem Zauber gefangen, in einer orientalischen Nacht. Elisa, Märchen aus tausend und eine Nacht. Elisa, du hast in mir heut ein zu schnell ging der Sommer vorbei, Träume voll Melancholie. Und dann hast du beim Abschied geweint, ich vergesse dich nie.